Der Arm holt endlos aus, bevor er schlägt. Inventurliste der Hinterlassenschaft. Unterhaltungszwang. Stilleverlust. Einsamkeitsverbot. Fressbefehle. Angstausuferung. Klagschweigen. Freundlichkeitszwang. Ichlosigkeit. Wutverbot. Normvorschriften, Mutlosigkeit, Schrumpfgefühl, Kaltfühligkeit, Aggressionshemmung, Leichtigkeitsverlust, Schwerlebigkeit, Angstklebrigkeit, Gefühlskrebs. Kleinkindherstellung, Rechtfertigungszwang, Schamgebremstheit, Schwerlebigkeit, Kontrollbedürfnis, Bewegungshemmung, Nasenbluten, Ekzeme, Mandelentzündungen, Krankheitsgewinn, Kleinlichkeitskorsette, Mütterpatronanz, Selbstüberschätzung, Sicherheitsverhinderung, Kleinbürgerangst, Perspektivlosigkeit, Scheinoptimismus, Durchhalteparolen, Doppelbotschaften, Lebensangst. Zu reden, alles ist gesagt. Wozu schreiben, alles geschrieben schon. Wozu denken, nichts Neues ist denkbar. Wozu lieben, Hass heilt alle Wunden. Wozu handeln? Verhandelt ist alles. Wozu leben? Wir wissen, wie es ausgeht.